Disziplin 2. Ein überzeugendes Messsystem erstellen. Ein Messsystem in Form eines Scoreboard ermöglicht es Ihnen, ein Grundprinzip auszunutzen. Wenn die Leute die Punkte oder Treffer mitzählen, spielen sie anders. Haben Sie schon einmal ein Fußball-, Basketball- oder Hockeyspiel auf der Straße oder im Park beobachtet, bei dem niemand den Spielstand verfolgte? Dann tun die Spieler gewöhnlich, was sie wollen. Das Spiel wird für ein paar Späßchen unterbrochen und ist nicht besonders fokussiert. Wenn die Spieler aber anfangen, die Tore oder Punkte zu zählen, entsteht plötzlich große Intensität. Sie stecken eine Taktik ab, improvisieren bei den Spielzügen und stellen sich schnell auf jede neue Herausforderung ein. Das Tempo steigt ganz erheblich. Im Job ist das genauso. Ohne glasklare Erfolgsmessungen wissen die Leute nie genau, wie das Ziel wirklich aussieht. Dann verstehen 100 Leute ein und dasselbe Ziel auf 100 verschiedene Weisen. Das führt dazu, dass die Teammitglieder aus der Spur kommen und die Dinge tun, die zwar dringend sein mögen, aber nicht so wichtig sind. Sie arbeiten mit unbeständigem Tempo und die Motivation erlahmt. Deshalb braucht man unbedingt ein überzeugendes, sichtbares, gut zugängliches Scoreboard für den strategischen Plan und die wichtigsten Ziele. Bei den meisten Arbeitsgruppen gibt es keine klaren Maßstäbe für den Erfolg. Sie haben keine Möglichkeit zu erkennen, wie sie bei ihren Top-Prioritäten vorankommen. Unserer XQ-Befragung zufolge kann lediglich jeder dritte Beschäftigte auf klare, zutreffende Maßstäbe für seine Fortschritte oder seinen Erfolg bei den Schlüsselzielen und entsprechende Messungen zurückgreifen. Und nur etwa 30% sind der Ansicht, dass die Belohnungen und Konsequenzen etwas mit der Leistung bei messbaren Zielen zu tun haben. Offensichtlich haben nur wenige Beschäftigte das Feedback-System, das sie für eine präzise Umsetzung brauchen. Das Scoreboard entfaltet eine ungeheure Motivierungskraft. Es ist ein Bild von der Wirklichkeit, dem man sich nicht entziehen kann. Von ihm hängt der strategische Erfolg ab. Die Pläne und das Timing müssen ihm angepasst werden. Solange Sie den Spielstand nicht sehen, bleiben Ihre Pläne und Strategien abstrakt. Daher müssen Sie ein überzeugendes Scoreboard entwickeln und es immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Das ist eine Kombination aus Visionär sein und Koordinator sein, an der vordersten Front des Handelns. Wie man ein überzeugendes Scoreboard entwickelt. Sie müssen durch Einbeziehung und Synergie, Vorleben der sieben Wege, die Schlüsselmessgrößen für die Ziele Ihrer Organisation oder Ihres Teams identifizieren und sie visuell darstellen. Das Scoreboard sollte 3 Punkte absolut klar machen. Von wo aus, wohin, bis wann. Erstens. Listen Sie Ihre Top-Prioritäten oder absolut wichtigen Ziele auf, jene, die Ihr Team einfach erreichen muss. Zweitens. Entwerfen Sie für jedes dieser Ziele ein Messsystem in Form eines Scoreboards mit den 3 folgenden Elementen. Aktueller Wert, wo wir im Augenblick stehen, Zielwert, wo wir hingelangen müssen, Zieltermin, bis wann. Das Scoreboard kann die Form eines Balken- oder Kreisdiagramms, einer Kurve oder eines Gantt-Diagramms haben, aber auch wie ein Thermometer, ein Tacho oder eine Skala aussehen. Es sollte aber auf jeden Fall sichtbar, dynamisch und gut zugänglich sein. Denken Sie auch daran, dass das Ende ja schon vorher in den Mitteln existiert. Sie können in Ihr Scoreboard also auch Maßstäbe für prinzipienzentrierte Werte einbauen. Drittens. Hängen Sie das Scoreboard auf und fordern Sie die Leute auf, es jeden Tag oder jede Woche zu betrachten. Setzen Sie Meetings dazu an, besprechen Sie es und lösen Sie etwaige Probleme, sobald sie auftauchen. Alle Teammitglieder sollten die Möglichkeit haben, sich das Scoreboard anzusehen und zu verfolgen, wie es sich verändert. Woche für Woche, Tag für Tag, sogar von einem Augenblick zum anderen. Sie sollten ständig darüber sprechen und immer daran denken. Ein überzeugendes Scoreboard gibt den Stand bei einem Spiel auf der Straße wieder. Plötzlich steigt das Tempo. Die Leute arbeiten schneller. Ihre Gespräche ändern sich. Sie stellen sich umgehend auf neue Aspekte ein. Und das Ziel wird genauer und schneller erreicht.